Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen, weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute möchte ich Sie mitnehmen nach München, und zwar in eine Entdeckung, die ich gemacht habe, die Sie vielleicht kennen, und wenn Sie sie noch nicht kennen, dann hoffe ich, dass Sie es mit mir machen, beziehungsweise dass Sie danach, nach unserer Sendung, sehr neugierig sein werden. Nämlich, es geht um das Michael-Ende-Museum, das untergebracht ist in München in der Internationalen Jugendbuchbibliothek, und zwar ist das im historischen Schlösschen der Blutenburg. Da gibt es also in München dieses kleine historische Schlösschen, und es ist noch vor dem Nymphenburger Schlosspark erbaut und heißt, wie gesagt, Blutenburg. Zwischen zwei Armen der Würm für Albert III., Herzog von Bayern, 1438-39 wurde die Blutenburg erbaut, und sie war im 13. Jahrhundert von einem Burggraben umgeben. Dem Dreißigjährigen Krieg fiel das Hauptgebäude zunächst einmal zum Opfer, wurde aber im 17. Jahrhundert neu gebaut. Und der Verteidigungscharakter fiel zwar weg, es gibt jedoch weiterhin den Burgwall, der die Blutenburg umgibt. Der herrliche grüne Innenhof und ein Blick von der kleinen Gastwirtschaft auf einen vor der Burg liegenden kleinen See mit Schwänen und Enten darauf und vor allem die aus dem Mittelalter stammende wunderschöne gotische Burgkapelle mit Originalfenstern und Giebeln von 1490-95 und herrlich geschnitzten Figuren und einem gemalten Altar, alle sehr sehenswert. Aber seit Jahren ist dieses historische Gebäude, diese Stätte, auch Sitz der Internationalen Jugendbuchbibliothek. Und da gibt es viel zu entdecken. Anfangen möchte ich oder möchten wir mit einem Besuch eines der Nachlässe, die in dieser Bibliothek untergebracht sind, nämlich mit dem Besuch des Museums Michael Ende. Diese Jugendbuchautoren-Schätze, die Sie da entdecken können, da gibt es eine ganze Reihe. Das Besondere für die Fans der Geschichten von Momo, Jim Knopf und Co. in dieser Internationalen Jugendbibliothek München im Dachgeschoss des Schloss Blutenburg ist nämlich der Nachlass von Michael Ende. Seit 1998 stehen hier Teile des Nachlasses des berühmten Kinderbuchautors. Auflagen seiner Werke aus der ganzen Welt sind hier zu betrachten. Und zwar sind die ausgelegt auf einem schönen großen Tisch, der auch Ende gehörte. Auch seine Zeichnungen, persönlichen Briefe und privaten Fotos. Getroffen habe ich mich zu einem kleinen Rundgang durch die Sammlung mit der Bibliothekarin der Internationalen Jugendbuchbibliothek, Frau Jutta Reusch. Und keine kennt sich natürlich besser aus, nachdem wir unseren Weg per Aufzug und noch einigen weiteren Stufen bis in diese Dachmansardenräume gemacht hatten. Von Raum zu Raum mit ihr zu durchschreiten, war eine Freude. Und sie beschrieb liebevoll die Sammlung von Büchern und persönlichen Gegenständen, Kunst des Vaters und der Mutter Endes. Beide waren Künstler und wir konnten sogar am Ende an Endes langen großen Tisch sitzen in den schönen Holzstühlen. Unser Rundgang mit Blick dann auf mindestens 35 Bücher auf dem Tisch in verschiedensten Ausgaben und Frau Reusch hatte viel zu erzählen. Bevor wir zu dieser Unterhaltung kommen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir sehr viel Informationen von Wikipedia übernommen und liebevoll von den Menschen in diesem menschlichen Lexikon Wikipedia zusammengetragen zu dem Thema Michael Ende in unserem Blog haben. Ich werde Ihnen auch noch einiges dazu am Ende erzählen können. Wir laufen hier jetzt rum im Michael-Ende-Museum in München, das heißt in der Blutenburg, ist das ein Teil der Blutenburg, gell? Genau, wir sind in dem Gebäude der Blutenburg und die meisten der Räume gehören der Internationalen Jugendbibliothek. Und stellen Sie sich kurz vor, denn ja. Ich bin Susanne Nielsen und wir sagen willkommen zum Kulturspiegel und sagen Sie, wer Sie sind, denn Sie sind eine ganz wichtige Person in dem Museum und auch in der Bibliothek, nicht? Ich bin Jutta Reusch und die Leiterin der Abteilung Bibliothekarische Dienste innerhalb der Internationalen Jugendbibliothek. Meine Arbeitsbereiche sind natürlich alles, was mit Bibliothek zu tun hat und die Nachlässe. Wir sammeln eben auch literarische Nachlässe von Kinder- und Jugendbuchautoren, wie zum Beispiel James Krüss, Hans Baumann oder jetzt eben Michael Ende. Und bin auch zuständig für die Lesemuseen, vor allem über eben Michael Ende, James Krüss, Erich Kästner. Wenn Sie sagen Lesemuseen, sagen Sie mir, gibt es da noch andere oder meinen Sie jetzt die Museumsprogramme? Wenn Sie sagen, ich bin verantwortlich für die Lesemuseen. Nein, das sind wirklich die räumlichen Museen. Okay. Also wir nennen die Lesemuseen, denn Sie sehen ja hier auf diesem massiven Tisch, der eben der Tisch aus der Wohnung Michael Endes ist, haben wir alle Werke von ihm ausgelegt. Und das ist eine Einladung an die Besucher, sich auch mal hinzusetzen und auch mal Bücher zu lesen, die sie noch nicht kennen, von Michael Ende oder Bilderbücher anzuschauen. Es gibt ja auch Bilderbücher von Michael Ende, wie Tranquilla Trampeltreue zum Beispiel. Oder die 30 Bücher stehen hier, nicht? Wie viele hat er geschrieben? Wissen Sie das? Oh, das weiß ich. Aber mindestens diese. Und da stechen mir hervor natürlich die Bücher, die ich aus meiner Kinder- bzw. Aufwachsen- und auch Erwachsenenzeit kenne. Und die sind ja von allen Altersgruppen eigentlich auch anders ein bisschen zu verstehen und ein bisschen tiefer zu verstehen. Und da kommt erstmal die unendliche Geschichte, weil sie ja natürlich auch verfilmt worden ist, in zwei Teilen sogar. Und dann kommt Momo mit den grauen Herren, die Zeit kontrollieren. Und dann dieser Wunschpunsch, den sie wollen wir das nochmal probieren? Der Satan-Archäolygenialko-höllische Wunschpunsch. Ja, und da geht es um einen kleinen Raben. Da geht es um eine Wende zum Neujahr, eine Silvesternacht, in der eben ein Rabe und ein Kater, die so ein bisschen Außenseiter sind, die Welt retten. Ja, und das ist irgendwie ganz toll. Und ich habe es also als Erwachsene gelesen und habe es sehr, sehr schön gefunden. Und ich kenne noch ein Theaterstück von ihm, das ich in Heidelberg in den frühen 80er Jahren schaute. Und da ging es auch um das Thema in diesem Buch auch und dann in dem Spiegel, wo ich nicht mehr weiß genau, wie der Titel war. Aber da ging es um Umwelt. Nicht? Und Michael Ende hat ein Anliegen gehabt. Ja, das war ein ganz wichtiges Thema bei Michael Ende. also Michael Ende ist so unglaublich vielseitig, das merkt man erst, wenn man, also es gibt ja, wurde ja eine Biografie jetzt verfasst von Birgit Dankert, okay, die ist sehr interessant, zeigt auch diese Vielfalt. Michael Ende war ja nicht nur Schriftsteller, er war ja von Beruf Schauspieler. Mhm. Er hat sich sehr viel mit bildender Kunst auch beschäftigt, dadurch, dass sein Vater Edgar Ende ja Künstler war, Maler. Er hat sich eben mit Themen wie Umwelt, wie Kapitalismus, Kapital, was ja auch in Momo dann wie auf so einer metaphorischen Ebene angesprochen wird, verhandelt. Er hat sich eben mit Fantastik sehr beschäftigt, also das ist dann die ästhetische Ebene sozusagen, das sind ja nicht nur die Inhalte, die da wichtig sind, sondern eben diese ästhetische Ebene, und die Fantastik kommt ja schon im Jim Knopf Roman sehr zum Tragen. Das ist ja das allererste, was man kennen genau kann von ihm, weil er ja sich auch erstmal mit Kindern befasst hat. Ne? Genau, ja. Und eben auch in der unendlichen Geschichte, das ist ja ein Paradigma eines fantastischen Romans. Und Michael Ende, kann man sagen, ist in Deutschland, in gewisser Weise war er der Trendsetter für diese All-Age-Literatur. Also die sowohl Momo als auch die unendliche Geschichte, als eigentlich auch Tim Knopf, werden ja nicht nur von Kindern und Jugendlichen gelesen, sondern auch von Erwachsenen. Und das Interessante ist diese Vielschichtigkeit dieser Romane. Man kann ja als Erwachsene ganz andere Ebenen noch entdecken in den Büchern, die einem als Jugendliche entgangen waren. Und ja, das ist, glaube ich, auch das, was Michael Ende zu so einem zeitlosen Klassiker macht. Ja, ich denke, das ist auch mit Grimms Märchen so gewesen. Mhm. Also wenn man an Kinderliteratur denkt, dann denkt man immer, das wäre für Kinder geschrieben. Es ist aber für alle geschrieben, es sind Moralgeschichten, die eine Message haben, also etwas Wichtiges genau mitteilen wollen. Sowohl eine Message als eben dieses ästhetische, literarästhetische Niveau. Ja, das ist wunderschön. Und jetzt stehen wir hier in diesem Raum, also umringt von diesem, also dieser Tisch steht in der Mitte, und an den Wänden überall sind Illustrationen für Ende oder was ist das? An den Wänden hängen oder inspirierte Bilder. Lithografien von Edgar Ende. Aha, also das sind tatsächlich, sind Bilder von dem Vater, der so surrealistische Kunst gemacht hat. Und zwar war das vor dem Zweiten Weltkrieg, und er wurde dann leider auch als entarteter Künstler eingestuft, mhm, und seine Karriere wurde durch den Nationalsozialismus zerstört, kann man sagen, denn nach dem Zweiten Weltkrieg ist er dann nicht mehr, war sein Stil nicht mehr zeitgemäß, da kam ja dann die Abstraktion und so weiter, und er hat aber noch weiter gearbeitet. Er hat also weiter gearbeitet, genau, aber er konnte nicht an seine aufkeimende Karriere, also er war wirklich zu seiner Zeit schon, hatte sich Bekanntheit errungen, die aufkeimende Karriere, die war zerstört, da konnte er nicht dran anknüpfen. Und das ist eine Zäsur von 10 Jahren wahrscheinlich, und ja, da kann sehr wenig und viel passieren, ja, das ist sicher wahr. Genau, und diese Gemälde da drüben sind von der Mutter von Michael Ende. Ah, die hat das auch gemalt, die dann sehr schön gezeichnet. Ja. Genau, die in ihrem höheren Alter dann angefangen hat zu malen, und man sieht so ein bisschen, dass sie so Stilelemente von Chagall, dass die da einfließen, und so ein bisschen auch bayerische Volkskunst. Wir haben da drüben in der Vitrine, da haben wir auch von ihr bemalte Eier. Ah, wir haben eine ganze Vitrine hier stehen mit Pfeifen, mit kleinen Figuren. Da sind auch so surrealistische Köpfchen da oben. Genau, und die Köpfe. Nicht Stabpuppen, sondern das sind Marionettenköpfe. Ja. Die sind von Michael Ende selber modelliert. Also ein Königskopf und ein, ja, was das ist, ob das ein Kasper werden sollte, das weiß man nicht. Das Kasper andere. Und eine zyklopartige Figur mit einem Auge und violetten Haaren. Also das ist sozusagen, zeigt seine Affinität zum Theater. Ja. Dann natürlich seine Pfeifensammlung. Er war ja ein starker Pfeifenraucher. Mhm. Unten sind Tarotkarten. Genau, die Welt des Tarot. Das wirft dann ein Schlaglicht auf sein Interesse für Esoterik. Er hat sich sehr viel mit Esoterik und Mystik beschäftigt, auch mit Aleister Crowley zum Beispiel. Mhm. Daher kommt auch dieses Motto der unendlichen Geschichte, tu, was du willst. Mhm. Dann sieht man hier eine ein Brief, also so ein Schriftstück, ja, eine Kopie. Die erste Seite des ersten Kapitels von Momo als handschriftlich korrigiertes Typoskript. Schön, schön. Und hier ist noch ein großer Kasten, ein Holzkasten. So. Ja, das ist einfach Meter. Genau, das ist einfach aus seiner Wohnung in der Sandlichen. Bemalt, also nicht von seiner Mutter speziell ist bemalt oder so. Nein. Die Drachen sind auch ein bisschen über das hinausgehend. Ihres ist mehr so ein bisschen sentimentale, interessiert. Erinnert mich an die alten Illustrationen von Grimms Märchen um die Jahrhundertwende, was ich da bei der Mutter sehe. Also so ein bisschen so. Sie sagten Volkskunst. Genau. Also das wäre es schon eher. Und das ist schon eher, also. Hier sind so Drachen auf dieser Kiste. Genau, ne? Also Michael Ende war auch ein bisschen Sammler und er hat eben auch Gegenstände gesammelt, die in sein Interessengebiet fielen. Das ist dann eben auch so ein mythologisches. Das ist ja das Motiv vom Pelikan, glaube ich, der sich das Herz rausreißt, um seine Jungen zu füttern. Okay. Also er hat sich ja sehr für Mythologie interessiert. Und er hat eben auch Gegenstände gesammelt, die ihn interessiert haben, wie zum Beispiel Steine, Kristalle, also das ist dann wieder der Bereich Esoterik, ja. Oder zum Beispiel Schildkröten, die ja in seinem Werk eine große Rolle spielen. Ich sehe jetzt keine Schildkröten, haben Sie die auch irgendwo stehen? Die müssen jetzt hier um die Ecke gehen und dann sehen wir hier, aber eine Illustration zu Michael Ende. Ja, hier haben wir eine Illustration zu seinem Werk Ophelias Schattentheater. Hierzu von Annegert Fuchshuber eine Illustration zum Traumfresserchen. Aha. Dieses Bilderbuch des Traumfresserchen, das wird auch in unseren Schulklassenprogrammen öfters besprochen. Das ist eine sehr schöne Geschichte von der kleinen Prinzessin, die nicht schlafen kann. Und ihr Vater, der König, der versucht verzweifelt irgendeine Heilung zu finden. Und dann wird er in die weite Welt geschickt, wo er dann das Traumfresserchen findet und mit nach Hause bringt. Das Traumfresserchen frisst dann alle bösen Träume auf und ab da kann dann die Prinzessin wieder schlafen. Das ist so ein bisschen die Geschichte der Dreamcatchers in Amerika, ja. Der Indianer, dieses Netz, das genau. Die bösen Träume auffängt und die Guten genau. Dann durchlässt. Also das ist nur, ja dass das Traumfresserchen hier eine lebendige Figur ist, so ein kleines Monster, das eben die Träume. Aber das Monster sieht man nicht, das ist nein, also nur die bösen Träume und die kleine Prinzessin sitzt an ihrem Bett, also ja. Ein schön weißes Bett, also rotes Bett mit weißer Decke. Und das sind ja alles, das sieht so aus wie Sketches für irgendwas, das ist so also einzelkleine Aquarell-Illustrationen. Ja, teilweise sind es auch Geschenke von Illustratoren einfach an. Ja, und auch ein Bild von ihm selber, ein Porträt, ein bisschen karikiertes Porträt. Ja. Und dann hier eine Illustration zu dem Wunschpunsch. Ja, von das erkenne ich wieder, das ist also ein Handdruck, aber ja, eine Grafik. Entschuldigung, eine Radierung. So. Genau. Ja. Ja, und dann haben wir hier in der Vitrine eine Glasvitrine zum Beispiel mit den Eiern der Mutter, die gemalten. Genau. Sogar innen eins ausgestaltet. Interessant, ein offenes Eichen. Genau. Ja, toll. Das offene Ei ist so eine Weihnachtsszene. Da ist Maria mit dem Jesuskind. Also wie gesagt, sehr volkstümlich, ja, genau. Diese Altäre. Wir sind ja auch im süddeutschen Bereich. Wo waren die alle beheimatet? Sind sie aus München, dem Ende? Oder ist sie aus der Umgebung? Also Michael Ende ist in Garmisch geboren. Okay. Mhm. Ja, also genau. Ist man umringt von Kirchenkunst, auch aus vielen Jahrhunderten, das ist genau. Nicht vergessen. Das kennt man ja auch aus Murnau, aus dem berühmten Münterhaus. Die Kandinsky und Münter haben sich ja auch mit diesem bayerischen Volksstil beschäftigt. Das stimmt, auch hinter Glasmalerei und solche Sachen sind auch. Und hier haben wir diverse Bücher, die also Ausgaben von Ende und hier haben wir. Das ist eine Schildkröte. Wo ist genau, die? Genau, hier ist das zum ein Foto Beispiel die Schildkröte. Das sind Fotos aus diesem Park in Bomarzo. Das ist ein manieristischer Park. In Italien, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Ein Renaissance-Park, in dem eben so riesige, monströse Steinfiguren mit Moosüberzug. Also das ist herrlich, das ist viel grün. Stimmt. Und nicht nur der Stein, sondern jetzt ist auch die, das ist überwachsen quasi. Genau, also und die Monster haben praktisch schon Moos angesetzt. Und da ist ein großes Monster, das einen riesigen Schlund aufreißt und zu dem Schlund führt eine Treppe. Und man kann das Monster betreten sozusagen. Und das durch den Schlund, genau, muss man sagen. Das sieht man ja einfach nicht. Also wenn man es nicht sieht, dann weiß man es nicht. Genau. Ja. Und diese Fotos, die sind quasi atmosphärisch hier, als atmosphärischer Hintergrund hier ausgestellt, weil die sicherlich so, also sowohl die Schildkröte ist ja ganz wichtig, als auch diese Fantasiegestalten, die dann in der unendlichen Geschichte vorkommen, die eben hier auch daneben liegt, könnten sicherlich eine Inspirationsquelle für Ende dargestellt haben. Ende hat ja in der Nähe gewohnt, also er lebte ja lange in Genzano di Roma, in Italien, und kannte diesen Park in Bomarzo eben sehr gut. Und der Park ist also von einer älteren Periode, also vor Ende. Renaissance, ist Renaissance, ja. Sehr schön, und damals war ja auch vieles an Einflüssen auf diese Parks, also die Parks waren schön gestaltet. Da gibt es in Italien ja mehrere, das weiß ich. Es haben auch deutsche Künstler welche gestaltet. Also, So, ein bisschen mehr zu Ende. Wollen wir uns noch. Ach, der übrigens, unser Monster, unser einäugiges Monster von der Hinterseite, hat ein weibliches Gesicht mit zwei Augen. Also, das kann man erst sehen, wenn man drum um die Vitrine herumläuft. Also, muss man sich hier wirklich auch ein bisschen schlau machen und anschauen. Hier sind die Steine, wie die sind. Also, hier ist Quarz. Genau, hier ist eine. Also, Amethyst, genau. Ja. Hier sehen wir eine Gitarre. Die Gitarre von Michael Ende. Darf ich fragen, was wir da hören, wenn die Klappen fallen? Sind das Fenster? Ja, da haben wir das Fenster geöffnet. Gut. Und es fängt an zu stürmen. Ein bisschen. Okay, heute soll es mal ein bisschen schlechteres Wetter werden, aber es ist eigentlich noch sehr schön, ja. Genau. Michael Ende war zu seinen vielen Interessen so auch noch sehr musikalisch. Und er hat ja auch in seinen frühen Jahren in München, bevor er nach Genzano di Roma zog, fürs Kabarett geschrieben. Ja. Er ist auch im Kabarett aufgetreten. Also er hat auch durchaus so zur Lyrik und zu Liedern eben Affinität. Und er hat eben seine Gäste immer auf dieser Gitarre unterhalten. Beziehungsweise haben die gemeinsam Lieder gesungen, wohl so wird es berichtet von Zeitzeugen. Und diese Gitarre, also eine reguläre Gitarre, steht hier auch in dem Kabinett, also in dem Glaskabinett kann man auch sehen. Sehr schön. Dann liegen hier noch Schallplatten, also wir haben auch die Schallplattensammlung von Michael Ende. Hier zum Beispiel Branduardi. Von Angelo Branduardi. Also ein Barde aus Italien, wer ihn nicht kennt, denn schauen Sie sich in YouTube an, das ist ja ein gelockter Italiener, der wirklich aussieht, als ob er der Renaissance entstiegen ist. Das ist er. Ja, wir stehen vor einer Vitrine im Ende-Museum in München und in der Blutenburg. Und ich bin Susanne Nielsen und stehe hier mit Jutta Reusch. Und wir unterhalten uns, wer jetzt hier ein bisschen vorgespult hat, der hat es vielleicht nicht mitbekommen, mit wem wir sprechen. Deswegen muss ich es immer mal wieder sagen. Und wir stehen gerade vor Platten, die er sich sicher, Michael Ende als Autor, sich aber auch als Musiker angehört hat, und vielleicht hat sie ihn inspiriert, ein bisschen von jemandem anders zu hören. Ich glaube nicht, dass der Branduardi spielt, der nicht noch ein anderes Instrument, als ich glaube. Also er ist wie ein Barde. Und hier sind natürlich wahnsinnig viele Bücher auch. Ist das Ende der Bibliothek jetzt? Ja. Er hat also selber auch Ihnen den Nachlass vermacht, ja? Einen Teil des Nachlasses, also der Hauptnachlass von Michael Ende liegt in Marbach im Deutschen Literaturarchiv. Sehr schön. Und der gegenständliche Nachlass und seine Bibliothek und auch Teile seiner Korrespondenzen und Manuskripten liegen hier in München. Und zwar hat es den Grund, dass Michael Ende ja wieder am Ende seines Lebens in München lebte mit seiner zweiten Frau Mariko Sato, die übrigens Japanisch-Lektorin in der Internationalen Jugendbibliothek war. Und sie hat dann nach seinem Tod der Internationalen Jugendbibliothek deshalb über diese Beziehung diesen Teilnachlass vermacht. Sehr schön. Und das war natürlich auch ihr Zuhause sozusagen. Das heißt, wenn sie hier bekannt war und wir sitzen hier, beziehungsweise stehen hier in dem obersten Stockwerk, also es ist eine Mansarde, die dann auch also ein bisschen Heimat geworden ist für den Nachlass und auch für die Leute, die sich so ein bisschen an den Tisch setzen wollen, wo Michael Ende gesessen hat. Und das ist sehr, sehr sympathisch, wenn man also auch Haushaltsgegenstände in dem Sinne hat. Genau. Ein Tisch und viele Stühle machen viel aus, finde ich. Genau, und das war eben auch ein ganz großes Anliegen von ihr, dass der sowohl die Beschäftigung mit seinem Leben und mit seinem Werk eben hier einen Raum auch wirklich findet. Und das wurde also auch schon versprochen. War das schon im Vorfeld oder das war das erst, nachdem er starb? Das war nachdem er starb, ja. Mhm. Und hier stehen wir vor seiner eigenen Bibliothek sozusagen. Genau, seine Van Gogh und Magritte. Und seine Bibliothek säumt eigentlich den ganzen Raum. Aha. Und ein bisschen zweigeteilt. Also hier auf der Seite stehen die Klassiker, klassische Literaturausgaben. Schöne Ledereinbände von alten Büchern. Oder genau geprägte, goldgeprägte Einbände. Dann haben wir hier ganz viele Kunstbände. Also Kunst war ja, wie gesagt, auch ein wichtiges Interesse. Dann haben wir auch so Bände, die über Gott, über Religion, dann wieder in Richtung Esoterik, Fridtjof Capra, die Wendezeit. Und auf der anderen Seite ist ein ganz großer Bereich Rudolf Steiner. Beschäftigte sich intensiv mit der Anthroposophie und Rudolf Steiners Werk. Und da sieht man zwei große Werkausgaben von Rudolf Steiner. Und dann geht es eben weiter mit der Fantastik. Also alles, oder auch mit solchen Büchern über Tarot, über Zaubermärchen, über Märchen, über Mythologie und eben die ganze fantastische Literatur seiner Zeit, also vor allem der 1980er Jahre dann, da sieht man natürlich dann den Tolkien. Aha, der ja wieder groß gefeiert wurde und wahrscheinlich dann auch in Film also in die Multimedia-Industrie dann kam. Aber die erste Beschäftigung damit, es ist richtig, das waren ja auch wieder so wieder aufleben lassen von diesen Büchern. Die sind ja älter als das, nicht? Genau, Tolkien, der Herr der Ringe, dann Stanislaw Lem-Erzählungen, hier fantastische Welten, C.S. Lewis natürlich. Mhm. Wo habe ich eben auch hier Fantasy, nicht? Also der große Buchführer Fantasy, der Vampir Ulysses von James Joyce, das ist auch so etwas eigentlich Imaginäres, also eine Wanderung durch die Welt und auch durch Dublin. Das habe ich mal lesen müssen. alles sehr interessant. Labyrinth, also. Ja, Labyrinth war auch ein wichtiges Thema. Er war ja auch mit Hocke, mit der Familie Hocke befreundet, mit dem René Hocke, der ja die Welt als Labyrinth geschrieben hat. Aha. Das ist wieder bei den Klassikern, da müssen wir wieder rüberlaufen. Genau, oder hier zum Beispiel auch von Gustav René Hocke die Tagebücher und. Genau, das war in Italien so eine ganz enge Freundschaft. Auch mit Luise Rinser gab es eine Freundschaft. Okay, also andere Autoren, die nicht unbedingt Kinderbücher geschrieben haben. Und genau. Das ist ja auch wichtig, dass man das übersetzt in alle möglichen. Ich denke auch an so Sachen wie Nosferatu und so. Also sind ja alles, und hier haben wir viele Luise Rinser Bücher in seiner Klassik-Sammlung. Genau. Das ist klar, dass man sich da nämlich austauscht, auch über die Bücher hinweg, ja. Und Grimm hat er sich ja auch sehr, oder? Grimm hat er sich ja auch gesammelt. Irgendwo müsste ja auch ein Bezug sein zur Vergangenheit, auch wenn es so eine Leben und Werk des Jean Cocteau und so Ibsen, also Schauspiel und so. Er war ist ja als Schauspieler auch aufgetreten eigentlich. Er ist aufgetreten. Wir haben hier eine Fotogalerie aus seinem Leben und Werk. Über dem Regal, also es ist in so einer, also quasi Glas, unter Glas, aber über dem Regal. Genau. Und dann sehen wir ganz am Anfang seiner Biografie. Ja. Gehen wir ganz ans Ende hier, ja, beziehungsweise am Anfang. Ein Foto von Michael Ende so als Othello. Othello. Mit dunkel bemaltem Gesicht und einer dramatischen Pose mit einer Frau zusammen, beide deklamierend. Man sieht auch, was für ein schöner Mann Michael Ende ursprünglich da war als junger Mann. Und noch Kinderbilder sogar, also es geht noch bis in seine Kleinkindzeit. Genau. Nach dieser Schauspielausbildung und nachdem er gespielt hatte in einem norddeutschen Theater, ist er dann aber wieder zurückgekommen nach München, wo er dann eben als Journalist, als Theaterkritiker und Kabarettist und so weiter gearbeitet hat. Und sicher sich auch für einige Dinge eingesetzt hat. Das war ja auch, ich meine, wie gesagt, Umwelt und solche Sachen waren ihm auch wichtige Themen. Ja. Oder war das erst später? Ist eigentlich erst später gekommen. Also nach der Fantasie kam dann doch die Wirklichkeit, die man dann auch mit einbaut. Genau, und die Wirklichkeit hat dann für ihn eben eine positive Wendung genommen. Dann kam ja eben dieser riesige Erfolg mit seinem Jim Knopf-Roman. Das ist Michael Ende hier. Mit den Figürchen, ein Foto von ihm mit zwei der Figürchen. Genau, Anfang der 1960er Jahre mit zwei Figuren von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer und seiner... Und ein Mentor, da steht hier Sekretariat Erich Kästner. Es ist aber nicht der Kästner, nein. Doch, aber er war nicht sein Mentor, sondern er hat gar nicht antworten können. Da war ja Erich Kästner schon sehr krank um die Zeit. Das war 1962, ja. Genau, Ende hatte an Kästner auch sein Jim Knopf-Manuskript geschickt und das Sekretariat hat dann geantwortet, sehr geehrter Herr Ende, dass Herrn Kästner vor langer, langer Zeit übermittelte Manuskript Lukas der Lokomotivführer und Jim Knopf sende ich Ihnen mit Dank wieder zu. Leider ist er nicht zu der von Ihnen gewünschten Lektoratsarbeit gekommen, zumal er sich seit längerem in einem Sanatorium zur Rekonvaleszenz aufhält. Das hat also schön gesagt, das waren letzte Tage, nicht? Wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Genau, da hat also leider kein Kontakt mehr stattgefunden. Aber es war der Versuch und das ist ja schon mal schön. Und ich sehe an den Marionetten und auch natürlich, dass es auch publiziert wurde, dass er dann an einem der Verlage dann auch wirklich ein gutes Ende fand. Mit diesem Buch, beziehungsweise einen guten Anfang. Denn das ist ja wahnsinnig wichtig, dass man irgendwo einen Erfolg hat und dann weitermacht. Und das hat er ja auch tatsächlich. Genau. Also ich meine, wenn man denkt, dass so etwas in einen Hollywood-Film übergeht, dann ist das schon ein Riesenerfolg. Ja. Aber diese kleineren Sachen, also der Wunschpunsch hat mich ins Ausland gefunden, das ist dann doch auch ein Wortspiel, was sehr deutsch ist. Ja, und, das ist unübersetzbar. Das ist genauso wie James Joyce, also da gibt es also auch 1000 Versuche der deutschen Übersetzung und das wird dann nicht unbedingt so, wie man das als Autor wünscht. Also es ist eigentlich immer schön, finde ich, wenn Autoren in ihrer Muttersprache schreiben. Die Manns sind nach Amerika gegangen und das hat ihnen nicht Erfolg gebracht und sie sind dann wieder zurückgekehrt, also zur deutschen Sprache. Und das ist etwas, was ich natürlich mit meiner Sendung versuche, dass wir das Deutsche weiter im Ausland auch propagieren. Das heißt, die deutsche Sprache ist eine wunderschöne Sprache. Und was der Michael Ende geschrieben hat, ist in der Originalsprache doch am schönsten zu lesen. Nicht? Ja, natürlich. Und mittlerweile kann man zum Beispiel hier die Augsburger Puppenkiste-Sachen schön auf YouTube auch teilweise sehen. Ja. Das war ja der große Renner. Damit bin ich groß geworden sozusagen. Mit den Marionettenspielen der Augsburger Puppenkiste, die ja wirklich alles als Figuren macht. Und da ist ja auch, und die Stimmen finde ich immer so herrlich. Also die sind ja dort wirklich also sehr lokal augsburgisch. Aber man kann sie trotzdem verstehen. Also sie haben schön das gerollte R zum Teil und so etwas, ja. Und was haben wir daraus gelernt? Sind sie deshalb in ihren Beruf eingetreten? Hat sie das inspiriert zu sagen, ich möchte mich mein Leben lang mit Büchern befassen? Das ist halt eine schlechte Frage. Sicherlich nicht das allein. Ich habe auch noch diverse andere Dinge gelesen und rezipiert. Natürlich. Aber es ist natürlich schön, dass Sie dann da gelandet sind Nachlass. Sie waren schon in diesem Haus, bevor die Michael-Ende-Sache begann, oder wie sind Sie erst danach hierher gekommen? Ich bin vor 10 Jahren hierher gekommen, da war dieses Museum schon eingerichtet, genau. Ja. Und wir sind aber jetzt, also ich habe mir den Nachlass genauer angeschaut, den Teilnachlass, und wir haben jetzt ein großes Erschließungsprojekt mit DFG-Mitteln, wird jetzt dieser Teilnachlass, den wir haben, erschlossen. Also auch die Manuskripte, die Korrespondenzen mit dem Thienemann-Verlag und so weiter. Und das heißt, man geht sie durch, man analysiert sie oder katalogisiert sie? Man katalogisiert sie. Und zwar in Calliope, in diesem Webportal für Autografen und Nachlässe. Und da sind sie jetzt praktisch weltweit recherchierbar. Und wer sich forschend mit diesen Originalen auseinandersetzen möchte, kann das eben im Lesesaal der Internationalen Jugendbibliothek tun. Dann ab nächstem Jahr oder so, wenn es also ab 2000, wir sind jetzt 2018, also als Foto ab 2019. Ja, genau. Und das sind ja auch schöne Dissertationsthemen. Also man darf nicht vergessen, dass man immer mal wieder nach neuen Themen sucht. Und wer was schreiben möchte, der braucht etwas Neues. Und da ist jetzt, dadurch, dass es erschlossen wird, dann auch viel mehr Zugang. Und ich muss sagen, ich habe eine Arbeit geschrieben, die war international. Und da musste man auch international übers Internet auf Dinge greifen. Das ist nicht immer mit einem Besuch möglich. Aber in München ist es natürlich sehr schön, wenn man auch mal vor Ort ist. Genau, also dieser Nachlass wird nur vor Ort eingelassen. Also wir digitalisieren nicht. Okay, aber wir erschließen nur. Also man weiß, was hier ist. Genau. Das ist also genau. Schon mal. Und dann auf jeden Fall hier zur Blutenburg mit dem schönen See und einem Café und einer schönen Kirche. Barock bis, ich weiß nicht, geht das zurück in die Gotik? Also es geht auf jeden Fall in Barock. Das ist ein spätgotisches Schloss. Das ist das Jagdschloss der Wittelsbacher. Vor dem Schloss Nymphenburg. Es wurde ja dann im 18. Jahrhundert das Schloss Nymphenburg gebaut, mit dem wir auch durch eine Blickachse verbunden sind. Schön. Und sobald dann die Wittelsbacher nach Nymphenburg gingen im Sommer als Sommerresidenz, hat dann das Schloss Blutenburg an Bedeutung verloren einfach. Naja, wenn es größer und prunkvoller ist und wenn es kleiner ist, ist es aber für Sie natürlich wunderschön, dass man alte Gebäude... Genau, dass es so erhalten wurde, dass auch die gotische Kapelle, die gotische Kirche nicht barockisiert wurde. Das ist ja ein Riesenglück hier in Bayern, wo alles barockisiert wird. aber tatsächlich. Und diese Gemälde und der Altar sind also Bild. Und die Schnitzereien waren also herrlich, die wir eben gesehen haben. Also können Sie dann in Ihrer Mittagspause auch ein bisschen ein bisschen meditieren gehen? Das ist alles offen. Und genau. Das Ende-Museum ist nachmittags offen, 14 bis genau, an gewissen Tagen. Von Mittwoch bis Sonntag inklusive von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Schön. Und wenn man jetzt forschen wollte, dann macht man sich bekannt und fragt an? Und ja, man fragt im Lesesaal an. Wir haben ja eine wissenschaftliche Bibliothek mit Lesesaal, und man meldet sich in dem Lesesaal an, rechtzeitig vorher. Man muss ja dann auch sein Forschungsvorhaben beschreiben, damit wir auch Material im Vorfeld heraussuchen können aus dem Nachlass und dann bereitstellen können im Lesesaal. Und dann kann man eben während des Forschungsaufenthalts die Originale im Lesesaal einsehen und auch neue bestellen, je nachdem. Und das ist natürlich hier ziemlich weit oben im Haus, das Museum selbst. Und wenn man da hin möchte, dürfen wir auch denen sagen, die es nicht ganz so schaffen, dass es da auch einen Aufzug gibt. Also den kann man dann wahrscheinlich, da kann man bei Ihnen anfragen, dass man auch mit dem Aufzug halb hier hochfahren kann. Im Ende-Museum, ja. Ende-Museum, das muss man nämlich sagen. Im Lesesaal nicht. Im Lesesaal nicht, der ist da unten und der ist auch oben. Der ist nur über Treppe erreichbar. Und der ist auch ziemlich oben, ist der auch unter dem Dach? Ein Stockwerk weniger, also im ersten Stock sozusagen. Genau. Also das ist 1-2 in den USA und da muss man sagen, das ist immer eins ist immer oben. Rez-de-chaussee und Parterre so. Ist deutsch und alle anderen Länder machen 1, 2, 3 und fangen da bei Parterre an. Nee, die fangen ganz unten mit einer 1 an und dann ist 2 der erste Stock bei ihnen. Und das ist immer kompliziert für Ausländer, die müssen immer die Aufzüge angucken in Deutschland. Was heißt denn E? Keine Ahnung. Da müsste man Deutsch können und Erdgeschoss sagen können. Ja, aber es ist natürlich wunderschön, wie gesagt, diese Umgebung und auch, was Sie mit Liebe zusammengestellt haben, diese ganzen Fotografien. Und ich meine, Ende hat natürlich auch sehr viel generiert. Das heißt, es sind Fotos, die natürlich gemacht wurden, weil er wichtig war. Ja, und genau. Das ist nicht jedem Autor gegönnt, dass er so öffentlich in der Öffentlichkeit bekannt, erst bevor er stirbt. Und wenn sie andere Nachlässe bekommen, dann muss man erstmal das wieder zusammensuchen und solche Dinge auch wieder dem anderen Publikum oder dem Publikum zeigen. Genau. Und ich weiß, dass sie zum Beispiel im Moment eine Kinderbuchillustratorin, das ist nicht der Nachlass, sondern der Vorlass. Ich weiß nicht, ob es überhaupt das Wort gibt, aber ja, sie ist lebt noch. Der Vorlass ist Vorlass. Der Nachlass zu Lebzeiten. Und das ist eben auch eine Ausstellung, die man hier sehen kann. Ich weiß nicht, ob sie zeitlich begrenzt ist, aber es ist natürlich auch etwas, auf das sie sich später dann ganz freuen dürfen. Gell? Das ist, dieser Nachlass kommt dann auch in dieses Haus oder bleibt oder ist er dann nicht mehr permanent hier. Meinen Sie Lilo Fromm? Ja. Der Vorlass von Lilo Fromm ist schon gehört zu uns schon gekommen zu Ihnen, ja. Und der wurde schon katalogisiert. Also mit dem kann man schon arbeiten. Also und wer also in Illustration arbeitet, kann da also genau. auch ansetzen. Also das ist also natürlich alles zu Kinderbüchern, wirklich. Genau, ja. Im Unterschied zu Michael Endes ist es ein Illustratorenvorlass. Das heißt, es sind vor allem die Originale ihrer Illustration, ihrer Bilderbuchillustration und auch freie Arbeiten. Schön, schön. Also viele Gründe, um zur Blutenburg zu finden. Ja, und im Internet haben Sie auch eine Webseite, das kann man also auch finden. Wissen Sie jetzt gerade die Webseite oder sollen wir es nicht sagen? Dann schreiben wir es auf. www.ijb.de www.ijb.de Und IJB steht für Internationale Jugendbibliothek. Genau, Jugendbibliothek. Bibliothek. Ja, gut. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Rösch, für das lange Gespräch und für die nette Einführung. Und man kann Sie im Hause finden und Sie wissen sehr, sehr viel. Also, das wünsche ich allen, die hier mal herfinden. Und im Sommer 2018 haben wir das schöne Gespräch hier geführt und ich hoffe, dass wir das oft mal wieder bringen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Nielsen. Ich sage Ihnen noch einen schönen Sonntag und eine tolle Woche wünsche ich Ihnen und seien Sie nett zueinander. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die jetzt sagt Tschüss, Ciao, auf Wiederhören und Tschüss. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bedanken für unseren schönen Rundgang in der Blutenburg in dem Michael-Ende-Museum und zwar, wie gesagt, Leiterin der bibliothekarischen Dienste. Frau Jutta Reusch hat uns herumgeführt und mit mir diesen Nachlass des Michael Ende angeschaut und dazu einiges zu sagen gehabt. Ich hatte vor Ihnen in dieser Sendung auch noch zu Michael Ende etwas zu erzählen. Das ist aber inzwischen so lang geworden, dieser zweite Teil unserer Sendung, dass ich ihn in eine separate Sendung bringen möchte und Ihnen sagen möchte, dass es wirklich wert ist, sich mit dem Autoren Michael Ende ganz besonders zu befassen. Seine Bücher sind ganz wunderschön. Ich hole immer mal wieder Momo heraus und kann Ihnen nur sagen, dieses Buch mit der Zeit, je älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich mit dem Zeit als Wort und als Begriff, ist etwas, was man sich immer wieder vor Augen halten sollte. Und die Philosophie von Michael Ende, die sollten Sie auch ein bisschen näher betrachten. Und wie gesagt, wir machen daraus eine zweiteilige Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen, dass Sie in dem zweiten Teil zu Michael Ende einiges mehr lernen. Am Mikrofon Ihre Susanne Nielsen, an der Technik immer Bill Davidson und wir wünschen Ihnen eine ganz, ganz tolle Woche. Seien Sie nett zueinander, entdecken Sie Fantasieliteratur und vor allem denken Sie nicht immer daran, dass es nur Kinder betrifft. Fantasie sollten wir alle haben. Ihre Susanne Nielsen. Tschüss.